Der König stellt in Süddeutschland den seit dem Tode Albrechts arg erschütterten Landfrieden wieder her. Er spricht die Reichsacht über dessen Mörder aus, versöhnt sich mit den Habsburgern und entzieht Eberhard dem Erlauchten von Württemberg, einem der trotzigsten Landfriedensbrecher, die schwäbische Landvogtei. Bald wird er auch in die Acht erklärt. Dem König gelingt es, seinen erst 14-jährigen Sohn Johann die Krone von Böhmen zu verschaffen, wo der Adel Heinrich von Kärnten vertrieben hat. Er ernennt den Sohn zugleich zum Reichsvikar Deutschlands für die nächsten 5 Jahre, um, wohin ihn Gesandtschaften rufen, nach Italien zu ziehen, dessen größter Dichter Dante Alighieri ihn beschwört, als Friedensstifter den Garten des Reiches wieder in Ordnung zu bringen. In Dante lebt der alte Kaisergedanke umso lebendiger, als immer noch in den Städten seiner Heimat die Kämpfe zwischen Guelfen und Ghibellinen toben, wenn auch die alten Namen nicht mehr den alten Begriff verkörpern. Guelfen sind jetzt die unteren Stände, der Popolo, Ghibellinen aber die alten Geschlechter, die Kommune. Die italienischen Städte sehnen den deutschen König herbei, um den furchtbaren Druck des Bürgerkrieges loszuwerden. Auch der Papst, der nun, sinnfälliges Zeichen der Niederlage gegen Frankreich, nach Avignon übergesiedelt ist, begrüßt den deutschen König, da ihm das Übergewicht der Franzosen schon zu drückend geworden ist. Als Friedensstifter strömen Heinrich allenthalben die italienischen Ritteraufgebote zu. Auch Mailand muss ihm die Tore öffnen. Heinrich wird zum König der Lombarden gekrönt und mit seiner schönen Gemahlin Margarete vom Volke bejubelt. Bald aber zeigt sich das wahre Italien. Er entgeht mit Mühe einem hinterlistigen Mordanschlag des Guelfen Guido delle Torre und alsbald erhebt sich Mailand. Der Kaiser, der unparteiisch auftreten wollte, sieht sich nun einen Ghibellinen genannt und muss in zeitraubenden Kampfe Crema, Cremona, Lodi und Brescia niederzwingen. Dabei fällt sein treuer Bruder Walram und die Königin erliegt in Genua einer Seuche. Von hier geht es zu Schiff nach dem altgetreuen Pisa und dann entlang der Küste gegen Rom, wo im Bunde mit dem Orsini Robert Anjou, der im König den Rächer Konradins sieht, sich der Engelsburg und des Vatikans bemächtigt hat. Heinrich aber kann sich den Weg in die ewige Stadt bahnen, muss jedoch von den hinhaltenden päpstlichen Legaten die Kaiserkrönung geradezu erzwingen, die am 29. Juni 1312 wieder reichlich spät für die Gesundheit des deutschen Heeres stattfindet. Der Kaiser erkennt in Rom, dass es mit den Guelfen keine Verständigung gibt, ebenso wenig wie alle Frömmigkeit einen deutschen König bewahrt, mit dem Papst in Streit zu geraten, wenn er ein ordentlicher Kaiser sein will. Er ernennt den König von Sizilien zum Admiral des Reiches gegen Robert von Neapel. In Pisa, wo er nach einer ergebnislosen Belagerung von Florenz den Winter verbringt, schleudert er unter dem Jubel der Städter seine 8 Erklärung gegen die Guelfen in die Welt, setzt den König von Neapel ab und verurteilt ihn zum Tode. Wirst du endlich gerecht, Schatten des ermordeten Konradin? Die Pisaner opfern, was sie können, für einen neuen Feldzug. Die Abmahnung des Papstes weist der Kaiser zurück. Mit größter Energie wird gerüstet. Scharen aus Österreich sollen das Heer verstärken, Johann mit einem böhmischen Heer eintreffen, auch Peter Aspelt wird mit nach Italien ziehen. Der Kaiser will sich durch eine Ehe mit Katharina von Österreich, der Tochter Albrechts, mit den Habsburgern endgültig versöhnen. Schon geht Heinrich gegen das guelfische Siena los, muss aber, erkrankt, von der Belagerung abstehen. Unmittelbar nach dem Empfang des Abendmahles durch einen Dominikaner ist er am 24. August 1313, am Tag der Unglücksschlacht bei Tagliacozzo, gestorben. Das Innerste dieses Herrschers war beseelt von der Idee des weltordnenden Kaisertums. Sie ist die Flamme, die seine kurze Herrscherzeit durchglüht. Sie reiht seine Regierung als eigenartiges Nachspiel den großen Staufertagen an. Aber nur mehr als Nachspiel. So wie das Schicksal dem wuchtigen Albrecht das Königsschwert aus der Hand gewunden, als er ausholte, den Gegnern der Krone den Vernichtungsstreich zu versetzen, sinkt auch der Luxemburger ins Grab, eben als er, ganz Kaiser und Richter der Welt, sich anschickt, die Blutschuld an Konradin zu rächen und den französischen Usurpator auszutreiben. Nach dem Tode Heinrichs kommt es nicht mehr zu dem großen Feldzug der deutschen Heere, der Anjou blieb vom Glücke begünstigt. Die Kaiserstadt Pisa hat dem toten Luxemburger in ihrem Dom die letzte Ruhe stattgegeben. Mit ihm ist das alte Kaisertum endgültig dahin. Wer soll Nachfolger werden? Johann, sein Sohn, ist noch zu jung. Um den eigentlich berufenen Herzog Friedrich von Österreich, Albrechts Sohn, aus dem Felde zu schlagen, verfällt der Wiener auf den Herzog Ludwig von Oberbayern, der auch ein Enkel Rudolfs von Habsburg ist. So wird denn dieser nach langem Schacher am 20. Oktober 1314 im Dom zu Frankfurt gewählt, mit Stimmen von Mainz, Trier, der Pfalz, Sachsen-Lauenburg und Böhmen. Tags zuvor aber ist Friedrich vom Kölner, vom Brandenburger, vom Sachsen-Wittenberger und von Friedrich von Kärnten in Sachsenhausen bei Frankfurt gewählt worden. Deutschland wird nun von einem Thronstreit heimgesucht, der volle 8 Jahre mit Verwüstungen und Plünderungen vor allem im Süden getobt hat. Mit dem Auftreten der Wittelsbacher gibt es nun ein drittes Geschlecht, das sich im Reich einrichten muss und durch Jahrzehnte Deutschland mit seinen Gebietserwerbungen beunruhigen wird. Im Streite zwischen Habsburgern, Luxemburgern und Wittelsbachern wird sich in wechselnden Bündnissen und Bruderkriegen die deutsche Geschichte ganz in eine innere verwandeln und das Reich wird der hoffnungslosesten Auflösung entgegensteuern. Nach des Luxemburgers Tod war der einzige richtige Kandidat Friedrich. Dieser hätte als König die Möglichkeit vor sich gehabt, das Herzogtum Schwaben, alter Wunschtraum Rudolfs, wiederherzustellen, da eben damals in Vollstreckung verhängter Reichsacht die Burgen des Württembergers zerbrochen wurden, der sich nach Besigheim in Baden flüchten musste. Wir hätten dann nie einen Abfall der Schweiz vom deutschen Reichsgebiet erleben müssen. In seinem Hass gegen die Habsburger hat so der Erzbischof Peter Aspelt mit der Wahl des tapferen Friedrich auch eine große Möglichkeit des Reiches hintertrieben.